was jetzt kommt. Ich schreibe seit jetzt rund 10 Monaten nur an diesem Buch und verkümmere kommunikativ immer mehr. Es ist, wie wenn man schlimm verliebt ist oder schlimmen Liebeskummer untergegangen. Man wird monothematisch, nur noch Buch, Buch, Buch. Ich rede mit Freunden und mir lieben Menschen über kaum noch etwas anderes. Ich denke beim Einschlafen daran, auf der Toilette. Gut also, dass es jetzt vorbei ist. Was nun kommt? Ich weiß es nicht. Ich denke, nicht alle werden mit dem Inhalt glücklich sein. Die ein oder andere Klage würde mich nicht überraschen. Ich hoffe natürlich, dass viele Menschen mein Buch lesen, auch Menschen, die etwas zu sagen haben und man die Gefahr künftig ernster nimmt. Denn vor allem deshalb habe ich mich an dieses Buch gemacht. Ich möchte nicht, dass in Deutschland und in meiner Umgebung noch mehr Mafiosi auftauchen oder dass wir Zustände bekommen wie in Norditalien, wo man die Mafia lange geleugnet hat und sie heute aus vielen Geschäftszweigen gar nicht mehr herausbekommt. Nein, wir müssen jetzt aktiv werden. Ich werde aber trotzdem erstmal Urlaub machen. Ganz wichtig ist mir, vorher noch all jenen zu danken, die mich unterstützt haben. Meinen Quellen für ihr Vertrauen natürlich, meinen Freundinnen und Freunden für den Beistand, den Journalistinnen und Journalisten, die zu dem Thema arbeiten. Es lohnt sich, die Arbeit meiner Kolleginnen und Kollegen von MDR und FAZ zu verfolgen, Sanne de Boer, Petra Reschi, Helena Piontek und natürlich Roberto Saviano, um nur einige zu nennen. Allen bei Mafian ein Danke für ihr Engagement. Ihr macht mich so stolz. Und allen, die Mafian ein Danke unterstützen. Meinem Verlag, dass dieses Projekt wahr geworden ist, und meinem Lektor Marvin Baudisch für die aufmerksame und gründliche Arbeit. Finanziell unterstützt worden bin ich vom Land Berlin mit einem Recherchestipendium und von der Kommune Gemeinwohlstiftung. Auch diesen Möglichmachern 1000 Dank. Zu guter Letzt danke ich Ihnen und Euch, dass Sie und Ihr dieses Buch gekauft haben oder habt. Oder ausgeliehen. Jedenfalls hoffentlich nicht geklaut.